Please turn to 2 Corinthians 4. Beginnen wir mit der Botschaft. Bitte blättert zu 2. Korinther 4. Chapter 4. And we're going to look at a principle. Da wollen wir ein Prinzip betrachten. Let's pray while you are going there. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. We don't take it lightly for what you called us to. Wir nehmen es nicht auf die leichte Schulter, wozu du uns berufen hast. Father, we don't want to resist the one who speaks from heaven. Wir wollen demjenigen nicht Widerstand leisten, der vom Himmel spricht. That is you. Das bist du. So, Father, please open our ears tonight. So bitten wir, Vater, dass du unsere Ohren heute Abend öffnen mögest. We may hear what the Spirit has to say to the church. Damit wir hören mögen, was der Geist der Gemeinde sagen möchte. Pray against any familiarity tonight. Wir beten gegen alle Übervertrautheit heute Abend. Bless the message in Jesus' name. Segne die Botschaft in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, before we read 2 Corinthians 4. Bevor wir 2. Korinther 4 lesen. In Exodus chapter 25. Im 2. Mose Kapitel 25. God is starting to give to Moses the law and everything, you know. Beginnt Gott Mose das Gesetz und alle möglichen Dinge zu erklären. Gave him 10 commandments in Exodus 20. Er gab ihm die 10 Gebote im 2. Mose 20. And one of the first things that God established with Moses was in Exodus 25. Eine der ersten Dinge, die Gott sichergestellt hat mit Mose, war in 2. Mose 25. He told him how to make an ark. Er erklärte ihm, wie er die Bundeslade bauen sollte. All the specifics, all the measurements. Die ganzen Details, die ganzen Maße. How should it look like? Wie sie aussehen soll. Overlaid with gold. Überzogen mit Gold. Rings on the side. Ringe an den Seiten. Poles through the rings. Solche Stäbe durch die Ringe. And then God said this. He said, "You want to put the cherubims on the top." Und dann sagte er, du wirst die Cherubim oben drauf tun. You're going to put three things in the ark. Und drei Dinge wirst du in die Bundeslade tun. Put Aaron's rod. Den Stab Aarons. You're going to put a golden bowls with manna. Goldene Schalen mit Manna. You're going to put a table of covenants in Und there. Einen Tisch mit dem Bund. Yes. Then you're going to close. Die Gesetzestafeln. Right. Then you're going to close the box, put the gold over it. Dann wirst du die Box verschließen und das Gold drüber tun. And that lady you're going to call a mercy seat. Und diese that cover is going to be called a mercy seat. Und die Bedeckung heißt der Gnadenstuhl, Gnadenthron. Mercy seat is going to be overshadowed by two cherubims. Der Gnadenthron wird überschattet werden von zwei Cherubim. And Moses was listening to all this, probably taking notes. Und Mose hat sich das gut angehört und wahrscheinlich Notizen aufgeschrieben. And God said to Moses, he said, I'll meet you there at the mercy seat. Und Gott sagte zu Mose, ich werde dich dort treffen am Gnadenthron. Moses had to the first thing that Moses did was to make the ark. Das erste, was Mose tun sollte, war diese Bundeslade zu machen. And God says, from now on I'll be meeting you at the mercy seat. Und Gott sagte, von nun an werde ich dich am Gnadenthron treffen. Moses would wake up in the morning. So ist der Mose dann in der Früh aufgewacht. Stretch. Hat sich gestreckt. Take a shower. Hat eine Dusche genommen. Shave, whatever. Hat sich rasiert oder was auch immer. By faith every morning he would meet God at the mercy seat. Und hat Gott im Glauben jeden Morgen am Gnadenthron getroffen. God says, this is where your presence, my presence is going to be. Und Gott sagt, dort wird meine Gegenwart sein. My glory is going to be there, right there. Dort wird meine Herrlichkeit sein, genau dort. Moses, don't look anywhere else. I'll be right there. Mose, schau nirgendwo anders. Dort werde ich sein. The cross, the mercy seat is a type of the cross. Der Gnadenthron ist ein Typus für das Kreuz. For centuries to come. Und in den darauffolgenden Jahrhunderten. The high priest would offer the sacrifice to cover for the covering of the sins of people of Israel on that very mercy seat. Hat der hohe Priester genau auf diesem auf diesem Gnadenthron Opfer gebracht für die Sünden der Menschen. He would go in once a year, sprinkle the blood 7 times. Er ist einmal pro Jahr hineingegangen und hat es mit Blut besprengt, 7-mal. That blood was never washed. Das Blut wurde niemals abgewaschen. Until the perfect blood on the cross was offered of Jesus Christ for the remission of the sins. Bis das perfekte Blut Jesu Christi am Kreuz geopfert wurde zur Vergebung der Sünden. The cross is our mercy seat. Das Kreuz ist unser Gnadenthron. Right, where the perfect sacrifice of Jesus Christ was offered for our sins. Wo das vollkommene Opfer Jesu Christi für unsere Sünden geopfert wurde. And what is so beautiful tonight? Und was heute Abend so schön ist? Is that God wants to meet us at the mercy seat. Dass Gott uns am Gnadenthron treffen möchte. God is meeting us at the cross. Gott trifft uns am Kreuz, where Jesus died for you and I. Wo Jesus für dich und mich gestorben ist. He had you and I in mind when he was hanging on a cross. Er hat an dich und mich gedacht, wo er am Kreuz hing. And Elijah would ask, he said, I saw the earthquake and God wasn't there. Und Elia sagte, ich sah das Erdbeben, aber Gott war nicht darin. I saw a great wind and God wasn't there. Ich sah einen großen Sturm, aber Gott war nicht darin. God says, I'll be at the mercy seat. Gott sagte, ich werde am Gnadenthron sein. The past few months, Pastor Rob has been speaking about the five purposes of the church. In den letzten paar Monaten hat Pastor Rob über die fünf Aufgaben der Gemeinde, Bestimmungen der Gemeinde gesprochen. This principle of God meeting us at the cross, at the mercy seat, has to do with the faith rest. Und dieses Prinzip, dass Gott uns am Kreuz und am Gnadenthron trifft, hat mit Glaubensruhe zu tun. God wants us to experience and live in faith rest. Gott möchte, dass wir Glaubensruhe erleben und darin leben. Where we would come by faith every morning, every time of the day. Dass wir jeden Morgen im Glauben kommen und immer während des Tages. And meet God at the mercy seat. Und Gott am Gnadenthron treffen. On the basis of Jesus' blood that was covered. Auf dem Fundament, that was shed for our sins. Dass Jesu Blut für unsere Sünden vergossen wurde. Right? If we want to finish our race. Wenn wir unser Rennen vollenden wollen. If we want to continue in five purposes and be a balanced believers. Und wenn wir als ausgeglichene Gläubige die fünf Bestimmungen als Gemeinde erfüllen wollen, we need to live in faith rest. Müssen wir in der Glaubensruhe leben. Sometimes I would find myself very restless. Manchmal bin ich sehr unruhig. Very restless. Sehr unruhig. I would know what the Bible says. Ich weiß dann, was die Bibel sagt. And I wouldn't do it. Aber ich mach's nicht. Then I would try to do it and evil would be with me, like Apostle Paul. Dann versuche ich es zu tun, aber das Böse ist gegenwärtig bei mir, so wie der Apostel Paulus das in Römer 7 beschreibt. And then I start thinking, gee, this Christianity is kind of hard. Und dann denke ich mir, oh, dieses Christentum ist ganz schön schwer. God is hard. God is difficult. Streng und schwierig. Right, he's heavy. Er ist schwierig. Right? This cross, it's kind of like, what's wrong with this thing? Dieses Kreuz, da stimmt irgendwas nicht. Right. Faith rest. Glaubensruhe. I come in and I meet God. Ich komme und treffe Gott. At the cross. Am Kreuz. And he gives me everything I need. Und er gibt mir alles, was ich brauche. For a moment. Für in dem Moment. For a day, for a week. Für einen Tag, für die Woche. Right. And as often as I come. Und jedes Mal, wenn ich komme. God will meet me there. Wird mich Gott dort treffen. God is not some spectacular thing. Gott ist nicht irgend so ein Schauspiel. God is not in loud music. Gott ist nicht in lauter Musik. Boy, when I go to Africa, I have problem with that. Wenn ich nach Afrika gehe, habe ich ein Problem damit. As much as I love Africans. So sehr ich Afrikaner liebe. Ah, loud music, man. Laute Musik, oi. Somehow some people think louder the music is, a greater the presence of God will be. Manche glauben, je lauter die Musik ist, umso gegenwärtiger ist die Gegenwart Gottes. 1 Kings 19 says that God was in a gentle stillness. Im 1. Könige 19 steht, dass Gott in einer sanften Stille war. Jesus said, "Come unto me all that are weary." Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. All that are heavily laden. Mühselig und beladen. With burdens, responsibilities. Mit Lasten, Verantwortungen. With things to do. Mit Dingen, die erledigt werden müssen. With things we don't understand. Mit Dingen, die wir nicht verstehen. With things that we don't agree with. Mit Dingen, mit denen wir nicht einverstanden sind. With things we don't agree in life. Dinge, die wir im Leben nicht akzeptieren wollen. Jesus said, "Come all ye that are stressed out." Jesus sagt, kommt alle, die ihr gestresst seid. Come all ye that are burnt out. Kommt alle, die ihr ausgebrannt seid. If we don't learn faith rest, wenn wir Glaubensruhe nicht lernen, we're gonna get burnt out. werden wir ausbrennen. Think about what Moses went through with that rebellious, they call it rebellious generation. Denk daran, was Mose mit jener rebellischen, widerspenstigen Generation getan hat. War with Amalekites. Der Krieg mit den Amalekitern. Rebellion of Miriam and Korah. Die Rebellion von Miriam und Korah. He takes off for a weekend, I believe, to meet God. Comes back. People are worshiping idols. Er geht für ein Wochenende weg und trifft Gott. Und wenn er zurückkommt, sind die Menschen da und beten Götzen an. But Moses endured to the end. Aber Mose hat bis zum Ende ausgehalten. He led people to where they were supposed to go. Er hat die Menschen, das Volk dahin geführt, wo sie hin sollten. He himself never went into the promised land because he was not supposed to go there. Er selbst hat das verheißene Land nie gesehen oder war nicht drin, weil er nicht dorthin gehen sollte. He is a type of the law. Er ist ein Typus des Gesetzes. And we don't get saved, we don't get into the promised land by doing the works of the law, so he remained behind. Und wir werden nicht gerettet und kommen in das verheißene Land durch die Werke des Gesetzes. Darum ist er nicht hineingetreten. But he finished his course. Aber er hat sein Rennen vollendet. Paul the Apostle in 2 Timothy chapter 4. Paulus der Apostel in 2. Timothy 4. Timotheus 4. He said, I have kept the faith, I have fortified, I finished the course. Er sagt, ich habe den Glauben bewahrt, ich habe das Rennen vollendet. Right. If I want to finish my course. Wenn ich mein Rennen vollenden möchte. I need to find a place of rest. Muss ich einen Ort finden, wo ich ruhen kann. In Hebrews chapter 4 it says there is a rest for people of God. In Hebräer Kapitel 4 steht, es gibt eine Ruhe für das Volk Gottes. There is a rest for you and I. Es gibt eine Ruhe für dich und mich. Right. And it's at the mercy seat. Und das ist am Gnadenthron. Where God is going to meet us. Wo Gott uns treffen wird. Where he is going to minister unto us. Wo er uns dienen wird. Right. Aaron's rod was in the ark. Der Stab des Aarons war in der Bundeslade. Speaks of a resurrection. Das spricht von der Auferstehung. You know, the cross is not this heavy, bloody thing that we need to carry. Wisst ihr, das Kreuz ist nichts Schweres, Blutiges, was wir tragen müssen. Jesus said, "Take my yoke upon you. My yoke is easy." Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch. Mein Joch ist sanft. My burden is light, and my commandments are not grievous. Meine Last ist leicht und meine Gebote sind nicht schwer. But just come. Aber kommt. Make a step of faith. Come in faith. Tut einen Glaubensschritt. Hebrews chapter 4 says, all those who believed entered that rest. Hebräer 4, da steht, alle, die geglaubt haben, sind in diese Ruhe eingetreten. I don't think Moses was just getting there repetitiously and kind of like, what's the word? It didn't become a common thing for him. Und ich glaube nicht, dass das für Mose zur Routine geworden ist, da immer hinzugehen. To meet God, I don't want this to become a common thing for me. Gott zu treffen, ich möchte nicht, dass das etwas Gewöhnliches ist für mich. Because he's got all the resources that I need for a day, for life, for ministry, for everything. Weil er alle Ressourcen hat, die ich für meinen Tag brauche, für meinen Dienst, für mein Leben, für alles. It's awesome. God's presence was there. Es ist erstaunlich. Gottes Gegenwart war dort. God is like, Moses, I know what you've done. Gott sagt, Mose, ich weiß, was du getan hast. I'll meet you at the mercy seat. Ich treffe dich am Gnadenthron. Hebrews chapter 4 says, draw near to the throne of grace to receive mercy in a time of need. Hebräer 4, naht euch zum Gnadenthron und empfangt Barmherzigkeit in der Zeit der Not. Do you know why? Wisst ihr warum? Because God is there. Weil Gott dort ist. God's presence is there. Gottes Gegenwart ist dort. And David says, I would one thing I have asked for and that one thing I'll seek. Und David sagte, eines habe ich gebeten, eines suche ich. To dwell in your house speaks of his presence. Dass ich in deinem Haus bleiben darf, und das spricht von seiner Gegenwart. He said, in your presence there is fullness of joy. Er sagt, in deiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Moses could have gone bitter. Mose hätte bitter werden können. Apostle Paul, he said at the end of his life, he said, only Timothy is with me. Der Apostel Paulus sagte am Ende seines Lebens, nur Timotheus ist bei mir geblieben. But he learned to meet God. Aber er hat gelernt, Gott zu treffen. That was Moses' greatness. Das war die Größe des Mose. To find God at the cross, at a mercy seat. Gott zu finden am Kreuz, am Gnadenthron. This will make every Christian great. Das wird jeden Christen großartig machen. This will make every husband, every wife, team member great. Das wird jeden Ehemann, jede Ehefrau, jedes Teammitglied großartig machen. This is what makes the church a supernatural thing. Und das macht die Gemeinde zu einer übernatürlichen Sache. If we learn to step out of ourselves. Wenn wir lernen, aus uns selbst herauszutreten. And come as we are. Und so zu kommen, wie wir sind. And meet God. Und Gott zu treffen. And God, and the Bible says in Exodus, he said, God used to speak to Moses face to face, like a man speak to his friend. Und im zweiten Mose steht, dass Gott mit Mose gesprochen hat von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund. When the difficult times happened with that group, in den schwierigen in the wilderness, Zeiten in dieser Gruppe in der Wüste, Miriam rebelled and said, wow, what was this Moses, you know, wo die Miriam rebellisch wurde und sagte, was soll das, Mose? And God says to Miriam, he said, Miriam, let me tell you something. Und Gott sagt, no, he said to Miriam, he said, Miriam, Moses. No, God says. Gott sagte zu Miriam. All right, God says, God speaks. Gott spricht. He said, Miriam, let me tell you something you have no idea about. Gott sagt zu Miriam, lass mich dir etwas sagen, wovon du keine Ahnung hast. He said, if I want to make myself, if I want to speak to a prophet, I make myself visible to him in a vision. Wenn ich durch einen Propheten sprechen möchte, dann zeige ich mich ihm in einer Vision. Right. If there is a prophet among you, I, Lord, shall make myself known to him in a vision. Wenn es einen Propheten unter euch gibt, dann werde ich mich ihm zeigen oder erkennbar machen in einer Vision. I'll speak with him in a dream. Ich werde mit ihm sprechen in einem Traum. But not so with Moses. Aber nicht so bei Mose. He said, I'll speak to him mouth to mouth. Er sagte, ich spreche mit ihm Mund zu Mund. I love to find God in the most difficult part of the day. Ich liebe es, Gott zu finden am schwierigsten, in der schwierigsten Zeit meines Tages. By faith. Im Glauben. He will give me a hope. Damit er mir Hoffnung gibt. And then I'll beam love. Und dann strahle ich Liebe aus. Then people will see love in me. Dass die Menschen Liebe sehen in mir. So the Bible says there by faith, hope and love. Die Bibel sagt, es bleiben aber Glaube, Liebe und Hoffnung. We can't have love without hope. Wir können Liebe nicht ohne Hoffnung haben. How can we have hope if we don't believe? Wie können wir Hoffnung haben, wenn wir nicht glauben? We enter the rest by faith. Wir treten ein in die Ruhe im Glauben. The cross. Das Kreuz. Okay. So God says, I'm in a stillness. Gott sagt, ich bin in der Stille. The Bible says this in Hebrews 10. Die Bibel sagt in Hebräer 10. He said, anyone who despises this principle of Moses, wer dieses Prinzip des Mose verachtet, anyone who neglects, Hebrews 10:28, anyone who neglects this practice of Moses, Hebräer 10, 28, wer diese Praxis Mose vernachlässigt, he said, shall die. Sagt er, wird sterben. We're gonna perish as Christians. Wir können auch als Christen vergehen. We're just gonna be like a dried branch. Wir werden so sein wie ein verdörrter Ast. If we don't learn this. Wenn wir das nicht lernen. Peter the apostle had to learn this. Petrus der Apostel musste das lernen. Remember when Jesus was around? Erinnert euch, wo Jesus noch unter ihnen war? Well, let me tell you this. People who don't learn about faith rest. Menschen, die Glaubensruhe nicht lernen. Faith rest means I live, I give as I receive. Glaubensruhe bedeutet, ich gebe, wie ich empfange. I'm at rest. Ich befinde mich in Ruhe. I don't go around prove or defend anything. Ich gehe nicht herum und versuche irgendwas zu beweisen oder zu verteidigen. Always, you know, sometimes you'll meet people always proving something. Manchmal triffst du Menschen, die immer was beweisen müssen. Always defending themselves. Sich selbst immer verteidigen müssen. Always into a producing mood. Die immer was leisten müssen. Peter was like this. Petrus war so. He had to prove a lot of things. Er musste viele Dinge beweisen. Dachte er. One of the last things he had to prove. He wanted to prove. Eines der letzten Dinge, die er beweisen wollte. He said, Lord, if anybody denies you. Er sagte, Herr, wenn auch jeder andere dich verleugnet. I'll stand right next to you. Ich bleib ganz direkt neben dir. Jesus is like, gee, you have no idea what you're talking about. Jesus sagt, oh, du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. You'll deny me three times. You'll be the first one and the only one who deny me. Du wirst, I mean, the Bible records of nobody who denied Jesus except Peter. Verleugnen, und zwar wirst du sogar der einzige sein, der mich verleugnen wird. Die Bibel spricht von niemand anderem, der ihn verleugnet hat. And Peter said, you know something? Und Petrus sagt, weißt du was? You don't know me. Du kennst mich nicht. Even if I have to die. Auch wenn ich sterben muss. Right. Peter thought. Petrus dachte. He had to prove something. Dass er etwas beweisen müsse. By dying. Indem er stirbt. You know, God doesn't need dying Christians. Wisst ihr, Gott braucht keine sterbenden Christen. God doesn't need dying Christians. Right? Gott braucht keine sterbenden Christen. He wants alive Christians. Er möchte lebendige Christen. Right? That's why the Bible says, present your bodies as a living sacrifice. Darum sagt die Bibel, stellt eure Leiber als lebendige Opfer dar. There is no way I could live for God. Ich könnte niemals für Gott leben, if I don't live before him at the cross. Wenn ich nicht vor ihm lebe am Kreuz. There is no way. Es gibt keine andere Möglichkeit. I'll be a dying Christian. Sonst bin ich ein sterbender Christ. Oh, everything is so difficult. Oh, alles ist so schwer. I'm suffering. Ich leide. Do you know how much I gave into the offering? Weißt du, wie viel ich in die Spende gegeben habe? Do you know how many times I was on the street? Weißt du, wie oft ich auf der Straße war? And nobody was there. Und niemand war dort. And I went for the ice cream and ice cream was shut down. Und ich wollte Eis kaufen und der Verkäufer war nicht da. Always proving and defending and proving. Immer was beweisen und sich verteidigen und etwas beweisen müssen. Always trying to make, you know, make people know that you know what you're talking about. And immer beweisen wollen, damit die Menschen wissen, dass du weißt, wovon du sprichst. Just relax, sit back, relax. Entspann dich, setz just receive. Lehn dich zurück, entspann dich und empfange. Because God has received you just the way you are. Weil Gott dich so aufgenommen hat, wie du bist. God knows us. Gott kennt uns. God doesn't need any fronts. Gott braucht keine Masken. There are no masks, right? Maske, right? A mask. I have this movie, it's called Mask of Zorro. Ich habe diesen Film Die Maske des Zorro. If you've been to my place, you watched that movie. Wenn ihr bei mir schon mal wart, habt ihr diesen Film gesehen. Oh boy, you never knew who he was, you know. Man wusste nie, wer das war. Right? Layers, right? Schichten. So, a faith rest. Glaubensruhe. Because of the mercy seat. Wegen des Gnadenthrons. Right. Thank God for the cross. Gott sei Dank für das Kreuz. Just in closing, God, Paul the Apostle says this. Und zum Abschluss, der Apostel Paulus sagt Folgendes. I'm not going to glory in anything. Ich werde mich nicht rühmen in irgendetwas. But the cross. Außer dem Kreuz. Do you know why? Wisst ihr warum? That's where God's glory is. Dort ist die Herrlichkeit Gottes. Right. I'm going to glory in the cross. Ich rühme mich im Kreuz. Right, cross. The power of the cross is unbelievable. Die Kraft des Kreuzes ist unglaublich. You know, it separates me from me, delivers me from myself. Es trennt mich von mir und befreit mich von mir selbst. Me from my old sin nature. Mich von meiner alten Sündennatur. Things I want to do. Dinge, von Dingen, die ich tun möchte. Things I think I did bad. Von Dingen, wo ich gedacht habe, die habe ich schlecht gemacht. Delivers me from the world too. Befreit mich auch von der Welt. Right. Because God's glory is there. Weil Gottes Herrlichkeit dort ist. His presence is there. Seine Gegenwart ist dort. This principle has to do with all five purposes that Pastor has been talking about. Dieses Prinzip hat zu tun mit allen fünf Bestimmungen, über die Pastor Rob gesprochen hat. The worship, discipleship, fellowship. Anbetung, Jüngerschaft, Gemeinschaft. Ministry. I think Pastor Rob is at the ministry right now, right? Ich glaube, jetzt gerade ist Pastor Rob beim Dienst. I'm thinking like ministry is such an important part of our lives. Dienst ist so ein wichtiger Teil unseres Lebens. That's why we turn to 2 Corinthians 4 now. Darum kommen wir jetzt zu 2. Korinther 4. I forgot like why they are, but here's the thing. 2 Corinthians 4. Ich erinnere mich, warum ich dahin wollte. 2. Korinther 4. I forgot things. I had so many announcements. Ich habe es vergessen vor lauter Ansagen. I forgot what I wanted to say. Ich vergessen, was ich sagen wollte. Or maybe is it because I'm getting old? Oder vielleicht werde ich schon alt. I'm not getting old, I'm getting more mature. Ich werde nicht älter, sondern reifer. So, therefore, since we have this ministry, darum, da wir diesen Dienst haben, as we receive the mercy, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, we don't faint. Ermatten wir nicht. Right, we don't lose heart. Wir verlieren nicht den Mut. Galatians 6 says, don't get weary in well doing. Galater 6, hört nicht auf, Gutes zu tun. I'm gonna get weary in a week. Ich werde müde in einer Woche. First of all, from myself. Erstens bin ich meiner selbst überdrüssig. If I don't learn to meet God. Wenn ich nicht lerne, Gott zu treffen. God says, come out, Moses. Gott sagt, komm her, Mose. There is a mercy seat. Hier gibt's einen Gnadenthron. It's a throne of grace and mercy. Es ist der Thron der Gnade und der Barmherzigkeit. It's not a throne of righteousness, thank God. Es ist nicht ein Thron der Gerechtigkeit, Gott sei Dank. It's not a throne, the throne with the scale where God weighs out our sin. Es ist kein Thron mit einer Waage, wo Gott unsere Sünde abwiegt. To determine how much mercy he's going to give us. Um herauszubekommen, wie viel Barmherzigkeit er uns geben wird. Right. It's a throne of mercy, period. Es ist ein right. Gnadenthron, Punkt. So we won't grow weary. Damit wir nicht right. müde werden. So God says, Moses, come out every day. Gott sagt, komm her zu mir jeden Tag. Right. Here's one thing I don't want it to happen. Und eines möchte ich nicht, dass es passiert. I want to be so used to meeting God. Ich möchte right. I do. Ich möchte mich daran gewöhnen, Gott zu treffen. Right. I do want, right? Did I say this right? Habe ich das richtig gesagt? Right. I don't want to get to heaven. Ich möchte nicht in den Himmel kommen. And you know, meet Jesus face to face. Und Jesus von Angesicht zu Angesicht treffen. And it's like, oh, you're Jesus. I wonder what you were like all my life on this earth. Und dass ich dann sage, ach, du bist Jesus. Ich habe mich immer gefragt, wer du wohl sein magst. I mean, I read stories about you, but never really experienced you, you know. Also ich habe schon Geschichten gelesen über dich, aber erfahren habe ich dich nicht wirklich. Boy, it was difficult down there, you know. Puh, das war schwierig da unten. But you know. I don't want, you know, we can get to go now. We can get to go know God now. Also wir können Gott jetzt kennenlernen. And if you're not a Christian tonight, und wenn Sie heute Abend noch kein Christ sind, this is a first step. Ist das der erste Schritt? I was religious before. Ich war früher auch religiös. And boy, that was difficult. Und das war schwer. But then I met Jesus. Und dann habe ich Jesus getroffen. At the cross. Am Kreuz. At the mercy seat, at the throne of mercy. Am Gnadenthron. Right. And that what makes made a whole difference in my life. Und das hat mein Leben total verändert. So tonight we're going to have a communion. Heute Abend werden wir Abendmahl halten. And we're going to have a prayer for the sick and old, if you need a prayer for whatever. Und es wird Gebet geben für Kranke oder für irgendein Gebetsanliegen. But just to read a verse for the communion. Und fürs Abendmahl möchte ich noch einen Vers lesen. In 1 Corinthians 11. Im 1. Korinther 11. Paul of the Apostle is writing about the Lord's Supper. Da schreibt der Paulus der Apostel über das Abendmahl. Right. In verse 23 of 1 Corinthians 11. Vers 23. Right. He says, "For I received from the Lord that which I also delivered to you." Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Right. I only gave you what I got from the Lord. Ich habe euch nur das gegeben, was ich vom Herrn empfangen habe. That was Jesus's life. Das war das Leben Jesu. He said, "The words I speak, I get from the Father, nothing else." Er sagt, else. Die Worte, die ich spreche, right. bekomme ich von dem Vater. Right. That the Lord Jesus, in the night in which he was betrayed, took bread. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, right. Brot nahm. Right. Isaiah said that God was waking up Jesus, God the Father, every morning. Jesaja sagt, dass Gott der Vater Jesus jeden Morgen aufgeweckt hat. To meet him every single morning. Um ihn zu treffen jeden einzelnen Morgen. By faith he would receive from the Father. Und im Glauben hat er vom Vater empfangen. And he went to the cross for us. Und er ging ans Kreuz für uns. Right. And if we learn this principle. Und wenn wir dieses Prinzip lernen. Where are we going? You know, God knows where he'll take us. Gott weiß, wo er uns hinführen wird. And we shall do great exploits for the Lord. Und wir werden große Beute einfangen für den Herrn. He was fully human. Er war 100% menschlich. But because he was meeting God. Aber weil er Gott getroffen hat. He had such a relationship with God the Father. Hatte er so eine Beziehung mit Gott dem Vater. He gave his body to be broken. Dass er seinen Leib gegeben hat, um also zerbrochen zu werden. And he gave his blood to be shed. Und sein Blut vergießen ließ. Right. For the remission of the sins of the whole world. Für die Vergebung der Sünden der ganzen Welt. And the thing that we'll celebrate tonight. Und für die Dinge, die wir heute Now, Abend. The very thing. Und das ist das, was wir heute Abend feiern. The very thing that we'll celebrate tonight. Okay. So let's take a minute. Lass uns eine Minute Zeit nehmen. And let's go before the Lord. Und vor den Herrn gehen. Let's just have the Lord's Supper. Lasst uns das Abendmahl beginnen. Let's have with clean hearts. Mit reinen Herzen. Just remember, there is a mercy seat. Und erinnert euch daran, vergesst nicht, dass es einen Gnadenthron gibt. This is the issue. Darum geht es. Okay, it's not the issue, mistake, failure, yesterday, what happened 17 and a half years ago. Es geht nicht um Fehler, um gestern und um das, was vor 17 Jahren passiert ist. It's tonight. Es geht um heute Abend. We individually and God. Wir als Individuen und Gott. And the mercy seat. Und der Barmherzigkeitsthron. Okay. Gnadenthron. Shall we have people stand? After we pray, we'll please come forward to take the cups and the bread, and if you need a prayer. Okay. Wenn ihr nachdem wir gebetet haben, könnt ihr nach vorn kommen, und wenn ihr Gebet braucht, wird es auch hier sein. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we just thank you for today. Himmlischer Vater, wir danken dir für heute. 6000 years of a written human history. 6000 Jahre der niedergeschriebenen menschlichen Geschichte. Thank you for the Bible. Danke für die Bibel. Thank you for the stories. Danke für die Geschichten. Thank you for your faithfulness. Danke für deine Treue. Thank you for your covenant with Moses. Danke für dein Bündnis mit Mose. And David. Und David. And with us, Lord. Und mit uns, Herr. Father, we come before you, God, not many mighty, not many noble. Vater, wir kommen vor dich, nicht viele mächtige, nicht viele edle. But we come to you as our Father. Aber wir kommen vor dich, weil du unser Vater bist. And we just pray that you'll remove anything that's between us and you today. Und wir beten, dass du alles aus dem Weg räumst, was zwischen uns und dir steht heute Abend. Any words, useless words. Worte, nutzlose Worte. Any thoughts that exalted itself against your knowledge. Die sich über die Erkenntnis Christi erhoben haben. Any attitude. Schlechte Einstellungen. Anything, God, anything we did. Alles, was wir getan haben. Anything we should have done. Alles, was wir getan haben. Father, tun hätten sollen. We just give it to you to bury it in the deepest sea. Vater, wir geben es dir, dass du es im tiefen Meer versenkst. And if you're not a believer tonight, und wenn Sie heute Abend kein Gläubiger sind, say this for the first time in your life. Dann sagen Sie dieses zum ersten Mal in Ihrem Leben. Say, Lord Jesus. Sagen Sie, Herr Jesus. I ask you to come into my heart. Ich bitte dich, dass du in mein Herz kommst. I want to be born again. I want to be saved. Ich möchte wiedergeboren sein. Ich möchte gerettet sein. I believe that you are the Lamb. Ich glaube, dass du das Lamm bist. That died on the cross. Das am Kreuz gestorben ist. For me. Für mich. I accept the payment. Ich nehme die Bezahlung an. Give me a gift of eternal life. Gib mir das Geschenk des ewigen Lebens. In Jesus' name. In Jesu Namen. Thank you. Amen. Danke. Amen. Amen. Amen. And Father, we thank you for the blood. Und Vater, wir danken dir für das Blut. Oh, what a power lies there. Was für eine Kraft liegt darin. Thank you for the cleansing power of the blood. Danke für die reinigende Kraft des Blutes. Thank you that we are covered with it. Danke, dass wir damit bedeckt sind. Thank you that your judgment will pass over. Danke, dass dein Gericht vorübergehen wird. Because of the perfect blood. Wegen dem vollkommenen Blut. And thank you that the blood is in heaven. Danke, dass das Blut im Himmel ist. The wounds are fresh. Die Wunden sind frisch. And the lamb looks, and the lamb looks as it's been slain from the foundation of the world. Und das Lamm sieht noch immer so aus, wie es geschlachtet wurde vor Grundlegung der Welt. God, teach us to apply the blood every day in our lives. Gott, lehre uns, das Blut anzuwenden jeden Tag in unserem Leben. And thank you that it was shed on our behalf. Danke, dass es für uns an unserer Stelle vergossen wurde. Thank you, that is finished. Danke, dass es vollbracht ist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Father, thank you that our salvation is much closer than when we first believed. Vater, danke, dass unsere Befreiung näher liegt, als wir das geglaubt haben am Anfang. Don't let us be of darkness, let us be of a day. Lass uns nicht von der Finsternis sein, sondern vom Licht. Let us keep alert. Lass uns wachbar bleiben, wachsam bleiben. For the coming of Jesus is at hand. Denn das Kommen Jesu ist nahe. Lord, we say, come, Lord Jesus, come. Herr, wir sagen, komm, Herr Jesus, komm. But before you do, aber bevor du kommst, make a revival in this place. Bitten wir um eine Erweckung hier. Pray for the revival in Austria, Lord. Wir beten um eine Erweckung in Österreich. And I pray that this message, und ich bete, dass diese Botschaft, will hear thousands upon thousands. Dass das Tausende und Tausende hören werden. Lord, give us wisdom to use the modern technology too. Herr, gib uns Weisheit, die moderne Technologie zu verwenden. Lord, thank you for Jesus. Danke für Jesus. Thank you that it's finished. Danke, dass es vollbracht ist. Father, we commit the rest of the service to you. Vater, wir geben dir den Rest dieses Gottesdienstes. Once again, very grateful for what you've done for us. Und wir sind sehr dankbar für das, was du für uns getan hast. Lord, thank you that we were not people who received mercy, but now we have received mercy. Danke, dass wir früher Menschen waren, die nicht Barmherzigkeit empfangen haben, aber jetzt empfangen wir Barmherzigkeit. And thank you for the works that you have prepared for us before the foundations of the world. Und danke für die Werke, die du für uns vorbereitet hast vor Grundlegung der Welt. To walk in them as we receive mercy. Dass wir in ihnen wandeln, während wir Barmherzigkeit empfangen. In Jesus' name. In Jesu Namen. We love you tonight. Amen. Wir lieben dich heute Abend. Amen. Amen.